Zu den Nomen des Wetters kann man auch Adjektive bilden. Hören Sie die Nomen und das passende Adjektiv dazu. Wiederholen Sie die Beispielsätze nach dem Signal. Der Sturm. Stürmisch. Wie wird das Wetter morgen? Es wird stürmisch. Der Regen. Regnerisch. Die Woche wird regnerisch. Der Wind. Windig. In den Bergen wird es windig. Die Sonne. Sonnig. In Norddeutschland wird es sonnig. Die Wolke. Bewölkt. In Süddeutschland bleibt der Himmel bewölkt. Der Nebel, neblig. Am Morgen ist es noch neblig. Wenn sich das Wetter ändert, formulieren Sie das so. Am Wochenende wird es kälter. Die Temperaturen sinken auf 6 Grad. Am Montag wird es wieder wärmer. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad. In Übung 7 in Ihrem Begleitheft können Sie die Nomen und Adjektive zum Wetter noch einmal wiederholen.